Sternenmädchen, wo bist du? Sag es mir. Sternenmädchen, ich seh dich tanzen. Ich bin das Sternenmädchen. Das Astralmädchen. Und ich tanze immer im Kreis. Sternmädchen. Ich tanze weiter bis an astrales Ende. Ich bin das Sternmädchen. Ich tanze bis an Ende des Universums. Sternmädchen. Wo bist du? Sag es mir. Kalte Sterne. Sterne, und nur immer Sterne, so viele kalte Sterne. Kalte Sterne, hier sind nur so viele kalte Sterne. Sterne, und nur immer Sterne, so viele kalte Sterne.